Erster, dies ist das Wort, das Jahwe zu Jeremia sprach. Zweiter, hört auf die Worte dieses Gesetzes. Sage sie den Leuten in Juda und Jerusalem. Dritter, Jahwe, der Gott Israels, sagt, wer nicht auf dieses Gesetz hört, wird bestraft. Vierter, ich gab dieses Gesetz euren Vätern. Ich führte sie aus Ägypten. Ich sagte, gehorcht mir und tut, was ich befehle. Dann seid ihr mein Volk, und ich bin euer Gott. Fünfter, ich versprach euren Vätern ein Land. Es ist ein Land mit viel Milch und Honig. Ihr habt es jetzt. Ich, Jeremia, sagte, so sei es, Jahwe. Sechster, Jahwe sagte zu mir, sage diese Worte in den Städten Judas und in Jerusalem. Sprich, hört auf dieses Gesetz und tut, was es sagt. Siebter, ich warnte eure Väter oft. Ich führte sie aus Ägypten. Bis heute sage ich, gehorcht meinem Befehl. Achter, aber sie hörten nicht. Sie taten, was sie wollten. Das war schlecht. Darum kamen die Strafen des Gesetzes über sie. Sie hielten das Gesetz nicht ein. Neunter, Jahwe sagte zu mir, die Leute in Juda und Jerusalem planen etwas Böses. Zehnter, sie machen die gleichen Fehler wie ihre Vorfahren. Ihre Vorfahren hörten nicht auf mich. Sie dienen anderen Göttern. Israel und Juda haben mein Abkommen gebrochen. Elfter, darum sagt Jahwe, ich bringe Unglück über sie. Sie können dem Unglück nicht entkommen. Wenn sie dann zu mir rufen, höre ich nicht zu. Zwölfter, die Leute in Juda und Jerusalem werden zu ihren Göttern rufen. Sie opfern diesen Göttern. Aber diese Götter können ihnen im Unglück nicht helfen. Dreizehnter, Juda, du hast so viele Götter wie Städte. In Jerusalem habt ihr viele Altäre gebaut. Dort opfert ihr dem Gott Baal. 14. Jeremia, du sollst nicht für dieses Volk beten. Ich werde nicht hören, wenn sie mich im Unglück anrufen. 15. Was will mein Volk in meinem Tempel? Sie planen Böses. Können Gebete und Opfer ihre Bosheit wegnehmen? Dann können sie sich freuen? 16. Jahwe nannte dich einen grünen Ölbaum mit schönen Früchten. Aber er legt Feuer an ihn. Seine Äste brechen. 17. Jahwe, der dich pflanzte, droht dir Schlimmes an. Israel und Juda waren böse. Sie machten mich zornig. Sie opferten dem Baal. 18. Jahwe zeigte es mir. Ich erfuhr es. Damals ließest du mich sehen, was sie taten. 19. Ich war wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt. Ich wusste nicht, dass sie Böses gegen mich planten. Sie sagten, lasst uns den Baum zerstören. Lasst uns ihn aus dem Land entfernen. Niemand soll sich mehr an ihn erinnern. 20. Jahwe, du richtest gerecht. Du prüfst die Gedanken und Gefühle. Lass mich sehen, wie du sie bestrafst. Ich vertraue dir meine Sache an. 21. Jahwe spricht über die Männer von Anatot. Sie wollen dich töten. Sie sagen, du sollst nicht in Jahwes Namen sprechen. Sonst musst du durch unsere Hand sterben. 22. Darum sagt Jahwe, ich werde sie strafen. Die jungen Männer sollen durch das Schwert sterben. Ihre Söhne und Töchter sollen hungern und sterben. 23. Niemand von ihnen wird übrig bleiben. Ich bringe Unglück über die Männer von Anatot. Das geschieht im Jahr ihrer Bestrafung.